Herzlich willkommen. Nee, ich mache das mal so sehr reißerisch. Ich muss mich entschuldigen. Das klingt so. Herzlich willkommen bei Ihrer Apothekenrundschau. Kann ich Ihnen Staubsauger verkaufen? Does it come with peanut butter? Okay. Herzlich willkommen zu Creamspeak. Das klang zu traurig. Herzlich willkommen zu Creamspeak. Das the one episode where Mushu tries to imitate my unimitatable style and fails utterly. Ja, nee, du musst das nicht machen. It's my signature move, dude. Herzlich willkommen zu Creamspeak. Dieses Mal wieder mit dem Midnight Special Late Night Cream, wo wir euch entgegen der deprimierenden Neuigkeiten der letzten vergangenen Tage und Wochen heute mal das Kontrastprogramm bieten und wieder wahllose Geschichten aus unserer heiteren und nicht so heiteren Vergangenheit erzählen und unsere autobiografischen Ergüsse darlegen, auf dass ihr euch für eine Stunde oder so mal ablenken lasst. Hey, und Herr Mushu ist auch wieder dabei. So, genau, wir setzen uns heute oder sitzen schon und setzen uns heute mit euch imaginär zusammen und erzählen euch alles aus unserer Kindheit. Mit dem großen Vorteil, dass ihr nicht dazwischen reden könnt und wir uns nur selbst unterbrechen. Und wir haben letztes Mal, glaube ich, aufgehört bei unserem ersten Kuss oder so, bei meinem ersten Kuss, glaube ich. Genau, und da hört es dem auf. Aftermath. Aber ich würde sagen, das war eigentlich auch war ein guter Cliffhanger, vielleicht fürs nächste Mal. Aber dieses Mal widmen wir uns dieses Mal wieder unverfänglicheren Themen. Genau, und bevor wir damit anfangen, möchte ich erst ein verfängliches Thema ansprechen. Und zwar, eigentlich gehört das ja nicht in die Late Cream, aber so eine kleine Cream of the Week oder Anekdote muss ich zum Besten geben. Und okay. Zwar, ich möchte jetzt noch weiter meinen Wohnort einkreisen, damit ihr irgendwann bei mir vor der Tür steht und mich haut. Aber es gibt bei mir in der Ecke einen Laden, der nennt sich Mac Aesthetics. Also quasi so wie McFit und McDonald's und ähnliches. Quasi, es deutet an, dass es hier alles sehr günstig ist, was dort gemacht wird. Und diese Mac Aesthetics kümmern sich ist das um nicht so eine, Schönheitschirurgie. Ich wollte gerade sagen, das ist so eine Schönheitschirurgie. Genau. Aber das sieht immer aus wie so ein Schönheitschirurgen Drive-Thru. So, weißt du, wo du so irgendwie so ein Schönheitschirurgen Drive-By, wo wenn er die Gangster in der Limousine an dir vorbeifahren, genau, und dir heimlich Botox ins Gesicht spritzen. Genau. Nein. Auf jeden Fall, da gibt es ein Plakat. Das Plakat an sich ist schon mal super, weil, wie man es bei jedem guten Mediendesigner lernt, benutzen die mindestens 5 verschiedene Größen und Schriftarten und Farben. Und also einem wird schon schwindelig, wenn man an dem Plakat vorbeigeht und man denkt sich sofort, ich muss in Behandlung. Dude, there is no such thing as too much Comic Sans. Ich weiß gar nicht, gibt es Comic Sans? Auf jeden Fall möchte ich meine Lieblinge von den Maßnahmen, ich glaube, man darf nur Maßnahmen dazu sagen, Eingriffe, sagen. Und zwar vom Menü. Ganz, ganz groß in der Mitte steht Brustvergrößerung. So, klar. Ist klar. Bruststraffung gibt es auch noch. Dann gibt es Intimdesign. Das finde ich super interessant. So, als würde da so ein Architektenbüro hinten dran hängen und die zeigen dann die Bilder und dann sitzen wirklich so 15 bis 20 Studierte. Ich wollte sagen, da sitzen dann 5 Leute an IMAX, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als Geschlechtsteile so im 3D-Programm zu modellieren. Genau. Und die nachher, wenn sie keiner haben will, dann werden die halt 3D gedruckt und an den Höchstbietenden verkauft. Genau, Intimdesign, das hört sich... Das hört sich nach was an, was ich eigentlich immer gerne machen wollte. Genau, das hört sich einfach nicht, dass es diese Karrierelaufbahn gibt. Genau, richtig. Warum sagt einem das niemand? Dann gibt es Schamlippen und dann... was heißt das? Genau, es steht nur Schamlippen und dann steht direkt dahinter in einer anderen Schriftart und kleiner Verkleinerung. Aber wenn man vorbeigeht, liest man nur Schamlippen. Und... Okay. Dann, also es ist alles total verwirrend. Sind das einzelne Anwendungen? Genau, das ist wahllos hin und her gezogen auf einem Plakat, auf schwarzem Hintergrund und 1000 Sachen. Und dann steht noch Schweißbehandlung. So, das ist auch total doppeldeutig und wo man auch wieder nicht weiß, wird da, ja, kommt da der Schlosser an und schweißt der die Teile richtig zurecht oder werden, ja, oder gibt es so eine Eigenschweißauffüllung und mein absolutes Lieblingsding ist Partybrüste. Hält bis zu 48 Stunden. Was? Und auch da weiß man sich, sind dann einfach die Brüste super gut gelaunt und haben einfach 48. Also, da kriegst du so zwei Lachgasglocken, kriegst du, genau, auf die Brüste gesetzt. Und die Partybrüste, ich habe mir das jetzt durchgelesen. Man wird schon leicht krank und man denkt sich, das sind ganz spezielle Leute, die daran vorbeigehen und dann sagen, ja, ey, geil, da gehe ich jetzt rein und lass mir erstmal Partybrüste machen. Also man muss das auch, glaube ich, man muss das auch so richtig nordisch aussprechen. Ey, Alter, ich hätte gerne Partybrüste. Das kann ja nun wirklich jeder mittlerweile, ne? Diese ganzen, ja, rosa Limos, die fahren ja hier sowieso im 5-Minuten-Takt über die Ringe. Aber Partybrüste, das... Nein, Partybrüste. Partybrüste an jeder am Start. Und diese Partybrüste, ja, ne, das ist Folgendes. Und zwar, auf der Website steht ungefähr, dass das mit einer Kochsalzlösung oder, wie meine Freundin letztens sagte, einer Salzsäurelösung, da ist die Party aber richtig am Start, mit einer Kochsalzlösung werden die Brüste aufgespritzt. Und da steht noch in Klammern darunter, Kochsalz ist ein Stoff, der im Körper sowieso vorkommt und deswegen ganz leicht abgebaut werden kann. Und dann hast du halt 48 Stunden lang Kochsalzhupen. Und und dann sackt das irgendwie ab. Also ich weiß nicht, wenn man das jetzt so alle paar Wochen macht, ob das Dauer-Langzeitwirkung hat. Ich kann es mir irgendwann vorstellen. Irgendwann wird wahrscheinlich, dass die Haut dann auch ein bisschen auseinandergeht. Oder man wird süchtig danach. Stell mal vor, du liegst dann irgendwann da am Bahnhof Zoo und der eine so, ja, was ist bei dir so, Heroin, der andere am Koksen und du... Brüste! Auf der Suche nach der nächsten Kochsalzlösung. Du bist immer auf der Suche nach dem nächsten Kochsalzschuss, den und durch die Achsel in die Titte so, jagen kannst. Guck mal, da haben wir wieder, genau, haben wir gesagt, direkt in den ersten 5 Minuten sowohl Niveau als auch positive medizinisches Know-how über die Klippe springen zu lassen. Also, und diese Partybrüste. Und jetzt kommt das große Ding. Und wir warten jetzt. Wer kann raten, wie viel kosten Partybrüste bis zu 48 Stunden, finde ich auch gut. Das heißt, alles von einer Minute, dann läuft es gleich wieder raus aus den Nippeln oder wo auch immer. Wird das über die Brustwarze abgebaut, dass man einfach 48 Stunden so wie ein Leck hat im BH? Ich weiß nicht. Also, wie viel kostet das? 48 Stunden Partybrüste. Soll ich jetzt raten, oder was? Ja, du ratest. Ich würde behaupten, irgendwo zwischen 50 und 100 Euro. 80 Euro, ja, 85 dachte Euro. Dachte ich auch, weil dann hätte ich das auch einmal nur so zum Spaß gemacht. Ja. Gibt's auch Party-Eier? Okay. Gibt's auch Party-Pimmel, wo man sich den Penis mit Kochsalzlösung... Das hängt dann am Ende bestimmt nur so runter, so wie wenn man früher einen Wasserluftballon nicht ganz voll aufgepumpt hat und unten. Also 50 bis 100 Euro ist total daneben. 600 Euro kosten Partybrüste. Da kannst du ja gleich richtige Brüste machen lassen. Da kann man sich ja schon fast richtige machen lassen. Also das wird wohl auch manchmal benutzt, wenn Leute richtige Brüste machen. Wenn ein Zement-Silikonteil rausgefallen ist und dann hast du noch keinen Shady-Chirurgen aufgetrieben, der das so schnell ersetzen kann. Deswegen Partybrüste zum... Achso, ja, das kann auch sein. Aber es wird erstmal dafür gemacht, dass man... schon mal ungefähr sehen kann, wie das dann später aussieht mit größerer Oberweite. Ah, okay, also ja, ja. Verstehe. Also, aber mein Aufruf zu Mac Aesthetics, ohne Partyhoden, ja, setze ich keinen Fuß über eure Türschwelle. Partyhoden. Ja. Und Schamlippenvergrößerung. Hashtag Partyhoden. Hashtag Partyhoden und Schamlippenvergrößerung. Ja, genau. Und Intimdesign bei IKEA. Ich bin Intim-Kommunikationsdesigner. Das ist meine angestrebte Weiterbildung. Nein, so, schöne Cream, finde ich eine sehr schöne Cream of the Week. Das sind nochmal wieder relevante Stories, die den Leuten ein Lächeln auf die Schamlippen Klassiker, sehr schön. Ja, womit fangen wir an? Ich würde sagen, wir sind ja eigentlich wieder, Late Night Cream ist ja immer ein bisschen auch Kindheitsstories und so. Also sprich, Wir versetzen uns mal zurück in die guten alten Tage, wo wir noch keine Partybusse brauchten, um Spaß zu haben. Der Lächeln auf den Schamlippen-Joke ist so scheiße. Und ich muss so darüber lachen. Daran merkt man wieder, dass es so schön spät ist. Bitte in Disclaimer schreiben, dass man die Folge erst ab 12, 1 Uhr und nach 12 Bier trinken darf. Sehr gut, okay. Die Folge erst nach 12 Bier trinken. Alles klar, ne? Mitschreiben. Weiter geht's. Sehr schön. Also, ich wollte gerade eine schöne Überleitung machen. Und zwar auf unsere schönen Kindheitsthemen, wo wir noch keine Partybrüste brauchten, um Spaß zu haben. Sondern wir haben es nie ausprobiert. Urteile nicht zu schnell. Aber es hätte mit Sicherheit Spaß gemacht. Wie viele Kinder haben erst den richtigen Spaß, weil sie Partybrüste haben? Wollte ich gerade sagen. Uns ist ordentlich was durch die Lappen gegangen. Ja. Nein, und wir hatten überlegt, wir wollen heute mal... Sorry. Wir hatten als grobes Thema uns überlegt, wir wollen mal ein bisschen über unsere kollektive Gaming-Vergangenheit oder auch bis in die Gegenwart und vielleicht Zukunft hinein reden und über das, was wir als, was die Spiele, ob jetzt nur analog oder digital, die uns als Kinder geprägt haben, die uns geformt haben, die uns zu den Amokläufern gemacht haben, die wir heute sind, und zwar inappropriate comment. Wird ausgepiepst. Ist dir aufgefallen, dass immer, wenn wir sagen, wir schneiden das raus, dass wir das nie rausschneiden? Ich finde, das macht es so total authentisch. Das also ist super, nicht, ey, dass Max, es vorher ey. Nicht authentisch gewesen wäre. So, also, ey Jungs, ich finde euch voll scheiße, aber ihr seid so authentisch. genau, unsere Gaming-Leidenschaft, Gaming hört sich immer so hip an. Also wir spielen gerne Video- und Computerspiele und das haben wir früher auch schon gemacht. Was war dein erstes Spiel, deine erste Konsole? Das erste Spiel, an das ich mich, glaube ich, consciously erinnere, das war irgendein Donald Duck-Ding auf einer Floppy-Disk. Und ich habe ungefähr kennst du das manchmal so, je weiter zurück deine Kindheitserinnerungen reichen, das sind ja dann irgendwann nicht mehr so zusammenhängende, komplexe... Eher so Sekundenbruchteile. Sondern es ist wirklich jetzt sind wir eh schon im Nerd-Talk, wie so ein Screenshot sozusagen, aber weißt du, das waren auch damals noch keine 1920x1080 Screens, sondern halt die guten irgendwie 640x320 so ungefähr. Und das war so ein Donald Duck 2D-Ding. Und ich erinnere mich auch, dass es ganz ruckelig nur lief und das war auf einer Floppy-Disk. Das weiß ich noch. Und ich weiß nicht, ich muss unglaublich klein gewesen sein damals. Und das war eines der ersten Sachen, an die ich noch so im Kopf habe. Und dann, aber das erste, wo ich richtig, glaube ich, mich dran erinnere. Ach so, und dann kommen diese 10 Jahre, wo dich deine Eltern im Keller gehalten haben und da ist dann alles weg. Genau. Und ich hatte nichts anderes als meine Donald Duck Floppy Disk. Nein. Computer. Ich glaube tatsächlich, dass die nächsten Sachen, die danach kamen, an die ich mich wirklich erinnern kann, also wo ich mich auch erinnern kann, dass ich gespielt habe, war einmal, zu dem Disney's Hercules. Gab es ein Hercules-Action-Spiel, das war so ein 2D, so ein Jump'n'Run. Oh, das habe ich auch gespielt. Das war fantastisch. Und ich glaube Caesar 3. Ich glaube tatsächlich, ich habe total früh schon so Strategiespiele gespielt im Kindergarten mit meinen Kumpels und wir haben, also zum Beispiel, was auch ganz, ganz hoch im Rennen war Anno 1602 natürlich. Das habe ich immer gehasst. Und wir haben es geliebt, nur das Ding ist, wir waren einfach wirklich noch zu klein, um das in der Gänze zu begreifen, sozusagen. Oh, das habe ich aber auch ganz viele Spiele, die ich heute nochmal spiele und dachte, Gott, das war vor 20, 25 Jahren ein ganz anderes Spiel für dich. Ja, du hast. Ja. Und das war halt irgendwie dieses Ding, das war einfach noch zu komplex für uns. Wir haben es so grob von den Mechanismen so ein bisschen verstanden, ne? Aber wir waren halt, erstens waren wir shit drin und zweitens ist es ja bei Anno immer so, dass du halt du fängst an mit deinen Pionieren, ne? Du besiedelst irgendeine Insel und dann gibst du denen ein bisschen Nahrung, gibst denen ein bisschen Stoffe und so und dann irgendwann entwickeln die sich irgendwie weiter und werden dann Siedler und dann wollen die halt Schulen und Kirchen und Tabak und Gewürze und so einen Scheiß. Und wir haben einfach nicht kapiert, dass du, wenn du dann so tropische Inseln noch besiedeln musst, um so Gewürze und so ein Gedöns und so Tabak und sowas anzubauen, wir haben nicht verstanden, dass du automatische Handelsrouten zwischen deinen Inseln einrichten konntest und haben quasi die Schiffe immer manuell hin und her geschickt, um die Güter durch die Gegend zu transportieren. Deswegen haben wir uns nie getraut, diese Siedler weiterzuentwickeln, weil die dann so viele Sachen haben wollten und wir kamen gar nicht hinterher, weil wir jedes Scheißschiff manuell angeklickt haben irgendwie. Ja, das war meine Anno 1602 Experience als Kind. Das waren deine ersten Erinnerungen? Ja, mehr oder weniger. Aber das war so ein abstruser Mix, weil dazwischen waren noch diese ganzen Tivola, diese Kinderspiele und so halt und Pedersen und Findus und so ein Gedöns. Das war, hat sich echt so ein bisschen zwischen sehr erwachsen und ja, und halt total für auf Kids maßgeschneidert. Wollen wir mal, bevor ich jetzt mit meiner ersten Gaming-Experience anfange, wollen wir mal ganz kurz die Zuhörer dazu animieren, jetzt zeitgleich mit uns Musik zu hören. Richtig, stimmt. Das hatten wir ja wieder, hatten uns ja wieder überlegt. Genau, ich muss auch nachher noch wieder den Late-Night-mäßigen Kamin, das Kaminfeuer muss ich noch drunter legen. Und genau, wir haben wieder uns zwei Alben ausgesucht. Diesmal fange ich an. Und zwar hören wir Showtime von Arnett Korb, Dizzy Gillespie und Jewel Brown von 1988. Falls das schwierig ist zu finden auf der Plattform eurer Wahl, das ist so ein blaues Albumcover mit so einem, weiß ich nicht, so ein, sieht aus wie so ein Hotel-Eingang oder Ballsaal sowas. Oder Ballsaal irgendwie, ne? So. Ja, erster Song heißt Sweet Mama. Genau, und wir fangen jetzt auf 5 alle zusammen an, das Album zu hören. 5. 1. Du hast gesagt auf 5. Ja, sicher. Okay, wir fangen einfach jetzt an. So, genau. Play. Ich habe jetzt schon 6 Sekunden Vorsprung. Es geht mit Trompete los und es ist auf jeden Fall schön Late Night Creamy. Es ist sehr Late Night Creamy. Ich erinnere mich. Direkt mal, ich als wäre direkt es mal gestern Kamera. Gewesen. Es war einer dieser regnerischen Tage. Ja, so, dann ich war bei meinem Cousin im Keller, spielte sein Onkel ein Computerspiel. Nackt. Wir alle waren nackt. Spärlich beleuchtet. Es waren die 90er. Da war okay. Man halt nackt. Ja, okay. Wieder ich ging mit meinem Cousin in den Keller. Schwingeling schwang das Ding. Also, wir alle hatten gerade unsere Partybrüste. Wir hatten Partybrüste. Mehrmals. Mehrere. Auch auf dem Rücken. So, okay. Ist klar. Also, mein Cousin hat mich eigentlich in die ganze Welt der Computerspiele eingeführt. Okay. Und ich weiß noch, dass auch dir so das erste älter kleine Flashback, älter, ja, ja, so ja. 2-3 Jahre älter, erste kleine Flashback von Computerspielen war, dass mein Onkel auf dem Computer auf so richtig Schwarz-Weiß-Bildschirm Q-Bird gespielt hat. Dieses Ding, das da so hochhüpfte und quer runter. Ja, habe ich auch nie verstanden, war mir auch zu viel. Und ich glaube, so das erste richtige Spiel, das ich gespielt habe, war GTA 1. Das war das erste, wo ich richtig, okay. Da war ich, also wir waren so alle paar Wochen, ne, waren wir bei meinem Cousin. Mhm. Und das war das erste Spiel, wo ich nach Hause gegangen bin und gesagt habe, ey Mama, ich will auch einen PC haben. Das hat so Bock gemacht. Ey, ich habe 5 Leute abgeschossen, die PC genau. Es ist blöd, weil ich damals auch nicht, was das anging. Und dann hat mir mein Onkel tatsächlich einen 486er gebastelt. Also richtig, also das war auch ein ganz netter Kerl. Und den habe ich dann aber kaputt gemacht, weil ich war ja immer schon groß darin, meine eigenen Sachen kaputt zu machen und dann zu reparieren. Weil du konntest aber das Gewaltpotenzial nicht handeln und hast dann richtig, mit deinem Luftgewehr genau. So lange auf den PC eingeschossen, bis die bösen Albträume ja. Weggegangen sind. Nee, ich habe hinten einfach die Spannung von europäischer auf amerikanischer Spannung gestellt und geguckt, was passiert. Ja, weil ich dachte, der PC wird vielleicht schneller. Übertakten, Junge. Genau so. Sehr gut. Und dann kam mein lieber Onkel am Wochenende vorbei und hat mir ein neues Netzteil mitgebracht. Nee, und das war wirklich mein erstes richtig selbst gespieltes Computerspiel. Mhm. Und ich weiß noch, es gab damals Cheatcodes und das werde ich nie vergessen. Ein Cheatcode, um alle Waffen zu haben, hieß Suck My Rocket. Und ich hatte keine Ahnung, was das heißt. Ja, klar, natürlich. Ach, wie unschuldig ja, man damals war. Aber ohne Spaß, Cheats war ja eh nur so ein Ding. Also ich war wirklich der größte Cheater von dem Herrn damals. Einfach, weil ich immer Spiele gespielt habe. Also das hat sich dann irgendwann auch ein bisschen durchgezogen. Aber ich habe immer Spiele gespielt, die eigentlich noch gar nicht für mich gedacht waren. Und du musst ja irgendwie dein Handicap, dass du halt erst, weiß nicht, 5 oder 6 bist, musst du ja irgendwie ausgleichen. Das ist voll abgecheatet. Ja. Ja, Age of Empires kam dann noch ein bisschen später bei mir. Da habe ich mich jetzt gerade an die Cheatcodes erinnert. Aber was wir tatsächlich auch noch gespielt haben, das war auch tatsächlich zu Kindergartenzeiten noch und das war auch mega inappropriate einfach damals. Ich hatte mich so, also mein bester Kindergartenkumpel, bei dem haben wir auch mal gezockt. Manchmal auch FIFA, so das ging halt voll klar. FIFA 98 war das, glaube ich. Das habe ich auf dem N64 gespielt mit ein paar Kumpels. Immer FIFA 98 oder... Da war hier Fatboy Slim war drauf. Right About Now. Ja, genau. Oh, das war so geil, der Track. Eingebrannt. Und ich habe mich halt irgendwann, ich hab diesen Track damals abgefeiert und irgendwann später, ich habe ihn jahrelang nie gehört und irgendwann, keine Ahnung, als ich irgendwie Teenager war oder so, habe ich diesen Track zufällig wiederentdeckt und war so, boah, ist das krass, geil, das ist ein Ding von damals, Hammer. Es gab übrigens mal ein FIFA, ich glaube 96 oder 92, da konnte man, wenn man jemanden gefoult hat, und der Schiedsrichter kam und wollte ihm die gelbe Karte zeigen, so lange wegrennen, bis er einen vergessen hat. Das war immer super. Und man konnte auch den Schiedsrichter faulen und dann auch wegrennen, bis er es vergessen hat. Das war schön. Sehr gut. Das waren noch die guten alten Zeiten, als man noch Gewalt in nicht gewalttätige Spiele einbringen konnte. Das war damals im Fußball auch noch so. Das hat man im echten Fußball auch gemacht. Da konntest du, wenn dir die gelbe Karte nicht gepasst hat, dem Schiedsrichter einfach eine latzen und dann so lange im Kreis laufen, bis er gesagt hat. Bis der sich gedacht hat, dafür werde ich nicht bezahlt. Jetzt hinterher zu rennen. Und was ich eigentlich sagen wollte, wenn wir nicht FIFA gespielt haben bei dem oder nicht Anno, dann haben wir nämlich manchmal, das aber auch nur, wenn wir wussten, dass die Eltern gerade irgendwie ganz am anderen Ende rumgehen. Jetzt kommt's. Larry Leffert, nein. Leisure Suit Larry. Leisure Larry, genau. Wir haben gezockt das erste Prince of Persia 3D, was es gab. Ah, okay. Und das war für damalige Verhältnisse ja schon also wirklich relativ realistisch und gerade auch von den Animationen und so und vor allem auch unglaublich brutal, weil du dich da halt irgendwie durchgehäckselt hast. Und im ersten Level ist ja, glaube ich, schon so, dass du da irgendwie ausbrichst und dann erstmal wie so ein Depp um die Ecke läufst und dann direkt irgendwie in so eine Häckselmaschine, die auf dem Boden ist und dich einfach häckselt so. Und du bist so und wir kleinen Kinder so, that's kind of creepy, but sowas kann man... Ich habe damals mal ein Spiel gespielt, das hieß, ich hab's wieder... Blood 2 war das. Das habe ich wirklich heimlich gespielt. Das hatte schon so einen Namen, das war halt so absolutes nur Rumgeballer und Monster und Schießen. Ja. Und das war... auch schon sehr, sehr schwer. Ich wurde aber damals verpetzt von jemandem. Da hat meine Mutter das herausgefunden, mein Vater. Ja. Dann durfte ich einen Monat lang nicht Computer spielen. Boah, ja, war das bitter. Das war eh so ein Ding. Das war bei mir immer so eine ongoing Debate. Immer dieses, wann durfte ich was spielen? Und ich bin dann irgendwann einfach dazu übergegangen. Also, in case my parents are listening, no offense. Aber ich habe dann einfach irgendwann nicht mehr alles erzählt, was ich spiele. Aber irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich sagen soll, okay, ich kann jetzt selber einschätzen, was ich aushalte und was nicht. Disowned. Genau. Enterbt. Ja, was war denn? Ich weiß noch, ich hab sehr, also am liebsten habe ich wirklich immer Super Nintendo gespielt. Naja, sowas hatte ich nie. Das musste ich immer bei den anderen Kindern spielen. Das gab's bei uns nicht. Ich hatte auch ganz lange nur das normale Super Nintendo, auch als das Nintendo 64 noch schon draußen war. Aber das Super Nintendo hatte einfach ein paar so tolle Spiele. Ich weiß noch, ich habe damals mit meinem guten Freund Johannes Jäger, bin ich jeden Tag bestimmt... Müssen wir die Klammer wieder biepen jetzt? Nee, das ist doch eine schöne Geschichte. Okay. Bin ich ein halbes Jahr lang jeden Tag nach Hause gegangen und dann haben wir uns gegenseitig einen runtergeholt. und dann haben wir NHL 95 oder 96 gespielt, ohne uns dabei anzufassen. Versprochen. Und das war eigentlich ganz cool. Und Vielleicht sollst du den Namen jetzt doch piepen. Das war ja der Witz. Der arbeitet jetzt übrigens bei einer renommierten Anwaltskanzlei. Richtig, genau. Ja. Und, jetzt kommt bei mir hier Spotify-Werbung. Muss ich kurz ausmachen. The nearness of you. Also, so, was wir vielleicht mal kurz machen können. Ich huste nämlich seit knapp 15 Minuten sehr stark ab. Und damit das Schneiden nicht allzu stressig wird mit dem ganzen Husten, dem sympathischen, authentischen Husten, würde ich sagen, machen wir ein kleines Päuschen. Ja, kleines Päuschen. Alles klar. Ja, ich mach mal Pause. Ich bin jetzt im zweiten Song scheinbar immer noch. Jo. Und wir hören uns gleich wieder nach der Pause bei... Bis gleich. ...dem Creamspeak Late Night Special. Creamspeak Late Night Special. Willkommen zurück zu Creamspeak, unserem Late Night Special, Teil 2. Ich mach mal die Musik wieder an. Jo, ich auch. Wir hören gerade The Nearness of You. Genau, dazu gibt es bei mir kurzes Essens Public Service Announcement. Gibt es einfach Sucuk am Stück. Also mit dem Messer abgeschnitten. Und war die ganze Zeit ein bisschen traurig, dass ich keinen Alkohol. Weil eigentlich muss man immer. Also ich meine, ich bin sowieso immer besoffen, wenn wir Creamspeak machen. Aber gerade bei Late Night Cream muss man sich auf jeden Fall nebenbei, finde ich, einen Drink genehmigen. Um so gute Mad Men Don Draper Klischees und es den guten, gesunden Alkoholismus aufrechtzuerhalten. Ich bin heute auch ohne Drink. Ich bin bei Leitungswasser. Und für unsere Zuhörer, ihr kriegt jetzt mit, wie ich live im Creamspeak krank werde. Ich arbeite nämlich gerade an einem kleinen Husten. Ich wollte gerade sagen, hast du gerade irgendwas im Mund oder ist das jetzt schon deine Originalstimme? So? Das ist der ganze Schleimbatzen, den ich im Rachen habe. Wow. Und deswegen esse ich jetzt die restliche Sendung über Hustin und schmatze schön ins Mikrofon. Ausgezeichnet. Also die Musik ein bisschen lauter drehen. Genau, Musik ein bisschen lauter drehen. Ich habe nämlich eigentlich gar nichts im Haus gehabt. Jetzt habe ich auch eben gesehen, dass ich hier noch so eine Flasche, so eine Dekorationsflasche Wodka stehen hatte, die man nicht in der Küche stehen hat, sondern halt im Zimmer. Und jetzt habe ich die mal angebrochen. Jetzt gibt es Wodka Tonic bei mir. Und Sucuk, also läuft. Schöne Mischung. Absolut. So, wo waren wir gerade? Wir waren gerade so bei den ersten Videospielen, die wir hatten. Sollen wir denn mal jetzt so eine kleine Liste machen mit Lieblingsessen? Ja, klar. Sehr gerne. Also mir fallen eigentlich nur so drei Sachen ein, die ich einfach immer und überall essen kann. Und das ist einmal Königsberger Klopse. Salzkartoffeln dazu, das erinnert mich immer an meine Oma. Die hat er nämlich immer gemacht, wenn wir mal bei denen waren. Und dann stand die wirklich, wie jede Oma scheinbar, 3-4 Stunden in der Küche und hat Königsberger Klopse. Und für die Königsberger, diese schleimige Soße, nicht mochten, ohne Kapern übrigens, bei den Maschus. Okay. Und diese Königsberger Klopse-Soße, wer die nicht mochte, hat sie dann noch extra Bratklopse gemacht. Und dazu gab es dann immer so einen riesigen Haufen Kartoffeln mit Petersilie drauf. Und wunderschön. Super wunderschön. Das geht an die liebe Anneliese. Hab dich sehr, liebe Oma. Leider ist sie tot. Shoutout to Anneliese, Königsberger Klopse. Ganz nice tolle Ding. Frau gewesen. Ja. So, du bist dran. Da trinke ich. Trinke auch Anneliese. Da trinke ich auch ein kleines Wässerchen und lutsch einmal ganz hart an der Husteline. Alles kommt gut. Bei dir immer sexueller raus, als es gemeint ist. Nicht in diesem Fall. Hat jeder genauso verstanden, wie es gemeint war. Okay, alles klar. Ja, noch? Was? Jetzt bin ich gespannt, was der Rest Top 3? Zweitens Sahnelachs. So ein Sahnelachs ab in den Ofen, fertig mit ein bisschen Reis. Sahnelachs habe ich kurioserweise noch nie gehört. Sahnehering kann ich, aber Sahnelachs. Nee, es ist wirklich, also Lachsfilet in der Auflaufform, dann so ein Maggi-Sahne. Fixzeug drüber, ab in den Ofen, eine halbe Stunde später, sehr lecker. Erinnert mich an die Zeit, als ich bei meinem Vater und meiner Stiefmutter gewohnt habe. Da hat das Essen nämlich nie wirklich gut geschmeckt, aber Sahnelachs war immer lecker da. Und das war deswegen toll. Hast du schon früh gelernt, dir Maggi-Fix im Supermarkt zusammenzuklauen genau. Und dann nachts heimlich, statt unter der Bettdecke zu lesen, bist du nachts immer zum Ofen gegangen, hast dir noch einen Sahnelachs gezimmert. Heimlich nachts um 3 Uhr ein Sahnelachs. Einmal am Tag was Ordentliches zu essen. Genau. Und ich hatte dann halt immer tagsüber diese Brandflecken von dem Gitterrost, weil das muss halt schnell und heimlich gehen. Da habe ich immer, was machst du denn immer da nachts? Halt so, ne, so die kleinen Schuldgefühle. Und meine absolute Lieblingsspeise als Kind und jetzt auch als Erwachsener ist Lasagne. Die gute alte Lasagne. Oh, super geil. Ja, stimmt. Lasagne. Geht immer. Habe ich dir sogar schon mal eine gemacht. So mit halb Gemüse zum ersten Mal und halb richtig. Ja, die war auch super. Ja. Konnte man beides total gut essen. Ja, stimmt. Die gute Lasagne. Hab nur ein ganz bisschen gekotzt danach. Nur ein ganz Mühe. Aber das schmeckt ja auch gut beim Kotzen dann. Das war ja so lecker, das schmeckt ja raus wie rein. Genau. Das ist works both ways. Ja, hau rein. Was ist dein Lieblingsessen? Ja. Also, gerade so kindheitstechnisch, das ist das erste Ding, was mir, also, beziehungsweise ich glaube, das ist quasi der Honorable Mention, das muss an erster Stelle stehen. Ich glaube, wahrscheinlich das, was ich, bis ich von zu Hause ausgezogen bin, am häufigsten gegessen habe, so als festes Gericht, war wahrscheinlich Spaghetti Bolognese. Das war wirklich, glaube ich, das, was mich groß gemacht hat. Das läuft. Apropos, genau. An der Stelle können wir sagen, wir sind ja jetzt, Wir haben uns ja ein paar Mal schon über unser, ne, unser armseliges Podcaster-Dasein lustig gemacht, aber heute, und da trinke ich jetzt auch drauf, zelebrieren wir nämlich 100 Follower auf Twitter. 100 Follower also, auf Twitter, ich genau. hoffe zumindest, dass das noch aktuell ist und dass uns nicht wieder zwei Leute entfollowt haben, aber ich gehe mal davon aus. Ja, wenn, dann waren das bestimmt nur Leute, die Partybrüste haben und sich jetzt total an den Karren gefahren fühlen. Glaube ich auch. Ja, so Leute wollen wir gar nicht haben. Nee, Quatsch, also, wir nehmen jeden. Auch Leute mit Partybrüsten und nochmal Hashtag gerade Partyhoden. Gerade Leute mit Partybrüsten. #Partyhoden. Hashtag Partyhoden. Leute mit Partybrüsten und oder Partyhoden. Folgt uns auf Twitter, schreibt uns unsere, eure Nahtoderfahrungen mit den Partybrüsten. Ich möchte gerne wissen, was in so einer Nacht geht, wo man mit Partybrüsten draußen rumläuft. Das würde ich wirklich gerne mal gerne eine Story machen. Und stell dir mal vor, wenn du diese Partybrüste hast und die halten ja bis zu 48 Stunden und dann bist du dann mit so einem netten jungen Kerl unterwegs und das ist ja wie bei Cinderella, ne? Die Zeit läuft. Du musst dann gucken, dass du den Deal close, bevor die Partybrüste weg sind oder bevor wer die weiß, Körbchen wo das wieder auf hinläuft. A runter sind. Genau, und dann ist das so ein richtig schönes Märchen und dann ist halt am nächsten Tag die Frau ist weg wegen den Partybrüsten und du hast ja nur noch so eine Pfütze. Rum mit so einer, der Typ läuft rum mit so einer Wasserflasche, wo Natriumchloridlösung drin ist. Genau, und dann geht er rum. Wem passt das in kippt dir das den Leuten in den Ausschnitt? Nee, der hat das in der Spritze und spritzt dann wirklich den Leuten in die Brüste und der ist dann auch ein reicher Prinz und sagt, hier, wer ist meine Partybusen-Cinderella? Und spritzt dann halt allen möglichen Leuten Kochsalzlösung in die Titten. Das klingt wiederum wie so eine Bild-Sub-Schlagzeile. So ja, und so fragt Buberella. Sich, wo ist meine Partybusen Cinderella abgeblieben? Genau. So, okay, wir schweifen wieder massiv vom Thema. Also, Spaghetti Bolognese. Essen. Wie schaffen wir das immer? Genau. Das ist ein Talent, es ist ein Fluch und eine Gabe. Fluch und Segen zugleich. Nein, also essen. Spaghetti Bolognese. Spaghetti, genau, kann ich ganz, auch immer essen. Ganz, ganz große Nummer. Ist ja auch quasi eigentlich klassischerweise, sage ich mal, wie Lasagne, nur halt andere, genau. andere Form. Ohne aber Bechamel am Ende sieht es gleich aus. Und, ja, genau, ne? Schmeckt auch super geil. Also das, ganz große Nummer. Dann, was ich als Kind auch mega, also total geliebt habe und auch immer noch lieber, aber viel seltener esse, waren einfach also Frikadellen und Pellkartoffeln. Und dann halt zu den Pellkartoffeln so Sour Cream und zu den Frikadellen halt, ja, eigentlich Senf, aber vor allen Dingen Ketchup damals. Und dann habe ich halt gesagt, fuck it, und einfach alles zermanscht und alles in einen so einem Nährbrei verarbeitet. Das Essen halt, hört sich ein bisschen an wie das Lieblingsessen von jemandem, der einen Krieg mitgemacht hat. Nee, und das, aber halt, oder das ist halt auch wieder so eine Kunst, weil du darfst es sagen, nicht, es darf nicht zu homogen sein in der Masse, weil dann schmeckst du die einzelnen Bestandteile nicht mehr raus. Es muss immer noch so ein bisschen, weißt du, auch wenn du zum Beispiel Joghurt und Honig machst, du darfst es nicht komplett verrühren, sondern es muss genau. so Honigstreifen drin sein, damit du die Unterschiede schmeckst. Und so war es da ungefähr genauso. Und das habe ich geliebt als Kind, das war, glaube ich, mit mein Lieblingsessen. So ein schöner Sahnehering mit Pellkartoffeln ist doch auch immer geil. Oder? Ist schnell gemacht. Ich war nie Fischesser. Schlemmerfilet habe ich gegessen. Ja, genau, das zählt, glaube ich, nicht auch nur, als weil Fisch. Da irgendeine leckere frittierte. Das ist in Wirklichkeit Schwein. Weiß kaum einer, ist aber so. Da ist ein bisschen Methylaroma und dann ist genau. fertig die Laube. Und das ist bestimmt auch irgend so ein Holzpilz und ja. Genau. Wenn du das in eine Petrischale tust, zu Hause die Captain Iglo Fischstäbchen, dann vermehren die sich wundersam über Nacht. Genau, das ist so wie damals in den Ypsheften, diese Krebsmenschen. Urzeitkrebse. Haben wir nicht schon mal über Urzeitkrebse geredet? Nee, haben wir nicht, aber das können wir gerne machen. Das passt auch schön. Ich habe es nie geschafft, die zum Wachsen zu bringen. Einer hat es immer so geschafft, aber der hat auch nur, das war so ein Sekundenleben. Also, so 5-6 Sekunden hat er sich bewegt. Aber guck mal, das Ding ist, da kann ich mir auch noch was Lustiges erzählen zu den Urzeitkrebsen. Du hast es nämlich wenigstens probiert, weil ich habe mir nämlich immer gedacht... Hast die gegessen? Genau. Geschnupft. Maybe I'm gonna become a dinosaur. Nein, aber ohne Spaß. Ich war sehr jung, als ich zum ersten Mal in Kontakt mit diesen Dingern gekommen bin, ne? Aber ich dachte mir so, man, sind die Leute wahnsinnig? Die können doch nicht so potenzielle Dinosaurier in diese Teile packen. Was ist, wenn da jemand irgendwie so einen Urzeitkrebs, wenn er den irgendwie züchtet und auf einmal haben wir Dinosaurier am Start? Das ist doch total fahrlässig, deswegen habe ich das auch nie ausprobiert. Du hattest Angst, ja? Das Ypsheft dann immer gelesen und die Urzeitkrebse in so einen kleinen Safe eingepackt, wo dann drauf steht, Top Secret. Ja, so ungefähr. Sowas habe ich aber tatsächlich sehr viel gebastelt als Kind. Ich hatte, glaube ich, immer 8 Milliarden Top-Secret-Schubladen. Also noch nicht mal, wo immer es gerade, da waren halt Süßigkeiten drin oder so, ne? Oder halt meine Favorite Playmobil-Figur oder so ein Scheiß. Oh Gott, jetzt habe ich mich gekleckert. Ja. Also, nee, und ich habe eigentlich, ich muss halt meine Top 3 vervollständigen. Also danach würde ich sagen, kommt wahrscheinlich Gulasch mit Klößen, würde ich mal sagen. Oh, ist auch schön. Gut. Aber ich weiß, stimmt. Fränkisch Halbhalb. Der Max ist auch ein Knödelmensch. Und das ja, schätze ich am meisten. Aber bei mir sind das Klöße gewesen, nie Knödel. Nee, Knödel sind nämlich diese Funny-Knödel, diese, ich weiß nicht, diese kleineren, dichteren. Und ich meine halt so genau, so Klöße, richtig schöne Kartoffel. Tennisballgröße, genau. Ja, genau, so Kartoffelklöße. So und halb, das halb. Schätze ich so sehr am Max. Der Max, der ist ein Kloßmensch. Ich bin absoluter Kloßmensch. Genau. Und das ist das, kannst du sagen, was du willst. Ich bin ein richtiger Kloßmensch. Wenn mir irgendwer fragt an Max, da dass ich nichts komme, das ist ein Kloßmensch. So, fertig aus. Das ist alles gesagt, was du über einen Mensch sagen kannst. Jemand, ne, wo Menschen Klöße essen, da lass dich nieder. Ne? Schlechte Menschen essen keine Klöße. Wo Menschen Klöße essen und Partybrüste anbieten. Genau. So, hier, dieses Hustin holt jetzt alles raus, was sich in den letzten anderthalb Jahren in meinen Bronchien gesammelt hat. Und ihr seid live dabei. Übrigens, ich spuck das alles gerade hier in so ein kleines Fässchen Wasser, in so ein kleines Gläschen. Und das versteigern wir nächste Woche. Nee, als ausgezeichnete Nährlösung für den Urzeitkrebs. So bei einem nee, ich trockne das und dann verkaufe ich das als Urzeitsuppe. Genau. Haben Sie auch Probleme, diese Urzeitkrebse immer zum Leben zu erwecken? Fear not, Dr. Maschus Urzeitschleim. Hm. Ja. Schön. Meine Ursuppe, genau. Ursuppe. Für nur 95,99. So, das war unsere kleine Top 3 mit Lieblingsessen, aber das kann man auch immer machen. So eine kleine Top 3 mit Lieblingsessen. Da fühlt man sich als Dingen Zuhörer immer verbunden. Ja, klar, man kann sich natürlich immer identifizieren. Man muss immer ein bisschen aufpassen, dass es nicht so sehr buzzfeedig wird, wenn man sagt so 5 things that you never thought these podcasters had in common with What you. What happens next will blow your mind. Ja, genau. Ja, was machen wir? Das ist eine ganz gemütliche Folge heute. Mhm. Achso, dann lass uns doch mal ganz kurz. Ich möchte einen kleinen Shoutout und einen kleinen Gruß an den lieben Gerard von Twitter aussprechen. Der hat uns nämlich eine ganz hervorragende Nachricht geschickt. Und da bedanken wir uns sehr bei ihm. Habe ich nicht gelesen. Worum geht's da? Der hat uns geschrieben. Irgendwas fand er ganz toll. Respekt vor mir, war eine klasse Folge. Und der ernste Teil hat ihn auch zum Nachdenken gebracht. Und das finde ich super nett, dass er es geschrieben hat. Der ist auch eigentlich so ein Stunde 1-Fan. Ja, und nee, finde das auch, ich mag, also ja, ich finde es macht Spaß. Es ist eine nette kleine Community und sehr. Genau. Sehr supportive das Ganze, nicht so ellbogenmäßig. Das finde ich, gefällt mir immer gut. Er hat jetzt auch einen Podcast, Gerards Welt. So, und der andere ist Wilfriedson at Faustogan, der hat uns auch ein großes Lob für den Monolog und für unsere Folge ausgesprochen. Sehr nett von euch, Jungs. Vielen Dank. Wir machen weiter. Danke für den Support. Cream on. Okay, schlimmste Superheldenpower, die man haben kann. Ich hab mal schlimmste Superheldenpower. Also, meine Idee ist, du kannst zum Beispiel fliegen, aber irgendwann, und du weißt nicht wann, beim Fliegen fällt dir der Pimmel ab. Nur der Pimmel. Wie wär's denn alles mit, andere bleibt du fällst dran. Komplett selber runter. Nee, nur quasi der Pimmel kriegt wieder normale Schwerkraft. So, das, aber du weißt nicht wann, das kann nach 10 Jahren passieren, das kann nach einer Sekunde, das heißt quasi schon, wenn du springst, ne, das ist ja nicht genau abgesteckt, das heißt, also du springst einfach aus Versehen. Wenn du das Fly Life choose to the dickless life. Genau, also, ne, genau ist das Ding. Also das wäre das und als Alternative kannst du dir aussuchen, du kannst Gedanken lesen, aber dafür haben du und alle Leute im Umkreis von 10 Metern um dich herum immer Durchfall. Das würde also, ich auch gar keinen mehr machen, du wirst ja gar nicht mehr zum Gedankenlesen kommen. Also, aber eins von beiden musst du jetzt aussuchen. Ja, auf jeden Fall Flying Power ohne Dicks. Aber also, springen, oder selbst wenn du aus Versehen mal nicht beide Füße am Boden hast, das kann auch schon von deinem Penis als Fliegen auf jeden Fall interpretiert werden. Permanent Durchfall zu haben. Denn du musst das ja nicht benutzen. Ja, doch, aber dann... Und alle um dich herum. Ich würde quasi die Verantwortung embracen und the dickless flying life. Ja. Choosen. With great powers comes no dick. No dick. Okay, alles klar, dann muss ich mir was überlegen. Ja. Ähm, Also und zwar, meine erste Idee wäre, ich ziehe gerade von, wir haben uns mal damals mit so Superhelden ausgedacht, die so ein bisschen scheiße waren. Und zwar, meine erste Idee wäre, das ist voll harmlos im Vergleich zu dem, was du hast. Du kannst quasi, du kannst sozusagen willentlich deinen Haarwuchs beeinflussen. Kann ich jetzt schon. Aber mach mal weiter. Ja, also, ne? Du kannst. Und ich entscheide mich dazu, dass es so wächst wie bei jedem anderen auch. Aber mach mal weiter. Mhm. Du kannst willentlich deinen Haarwuchs beeinflussen, aber du hast halt einen extremen Haarwuchs. Also du musst dich quasi anstrengen, nicht so einen krassen Haarwuchs zu haben die ganze Zeit. Also ich muss mich quasi so darauf konzentrieren. Sozusagen, wenn du nicht aussehen willst wie ein Wolfsmensch, musst du dich die ganze Zeit darauf konzentrieren, nicht auszusehen wie ein Wolfsmensch. Aber dafür kannst du halt zum Beispiel auch binnen einer halben Stunde oder so kannst du halt ein Vollbart dir stehen lassen oder halt einen zurückwachsen lassen. Also du kannst die auch in der Länge sozusagen adjustieren oder halt. Das ist aber gefährlich, weil sobald das rauskommt, dass ich das kann, werde ich bestimmt von irgend so einem, ich weiß nicht, ich sag jetzt mal bulgarischen Gangsterquartett entführt und die binden mich dann in irgendeiner Fabrik fest und machen und Perücken nur, aus mir. Nur genau. Machen und ich muss die ganze Zeit Haare wachsen lassen und die machen echt Haarpinsel und Perücken. Das ist mir zu gefährlich. Das kann ich nicht verantworten für mich und für all die Menschen, die mich lieben. Und das andere Ding ist, du kannst, da muss ich an der Stelle wahrscheinlich auch nochmal crediten, weil das waren eigentlich alles so Heroes, die wir uns mal, die ich mal mit meinem Kumpel Fred damals ausgedacht habe. Der gute Alfred. Der gute Fred. Und das andere Ding ist, du kannst Photosynthese betreiben, aber du hast halt so chlorophyllmäßig so ein, du bist halt so grünstichig. Also du bist halt einfach sehr grün. Was habe ich genau davon, wenn ich Photosynthese betreibe? Naja, du musst jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit essen. Das heißt, wenn du dich jetzt zum Beispiel, ne, angenommen, du bist auf irgendeiner Expedition oder verschollen oder gestrandet auf einer einsamen Insel, kannst dich halt hinstellen und kannst halt Zucker generieren, indem du dich in die Sonne stellst. Du, gibt es, ne? Es gibt Leute, die behaupten, die können das. Und zwar habe ich mal jemanden kennengelernt. So, ja. Genau, habe ich mal jemanden kennengelernt und er war fest davon überzeugt. Ich habe ihm das aber nie abgekauft. Das war nämlich ein cleverer Kerl und der hat die ganze Zeit gegrinst. Egal was der gesagt hat, der hat immer so gegrinst, als würde er einen gerade verarschen. So war ich, Sebastian, ne? Deine Mutter ist gestorben. Ungefähr so, auf diese Art. Und deswegen habe ich dem das nie abgekauft. Aber der stand scheinbar voll dahinter. Und der hat gemeint, er kennt eine Frau, die lebt seit einem Jahr oder länger nur von Sonnenlicht. Unglaublich, oder? Ja, aber das gibt's ja immer wieder sowas. Und dann packst du die Leute mal in so eine Kammer und nachher war es dann wieder ein schlimmes CIA-Experiment, wo 1000 Leute gestorben sind, weißt du? Also es ist wieder so... Ja... Also, okay, also entweder Photosynthese oder Haare. Haare ist mir, glaube ich, viel zu stressig. Photosynthese, Photosynthese, da kann man ein bisschen grün sein, oder? Genau, ein bisschen grün sein. Silbernitrat drin, der ist auch blau, das geht auch klar. Ja, deswegen, ich glaube, ich bin dann lieber grün und werde dafür nicht von Bulgaren erfolgt und verfolgt. Ja. Werbung bei Spotify, jetzt. Also, ich will Photosynthese. Und ein bisschen grün sein, finde ich auch, glaube ich, ganz cool mit dem Grünsein. Kann ich zum Beispiel überschminken. Und True. Ja, finde ich ganz gut. Ich bin für Photosynthese. Okay, machen wir weiter. Und zwar, ich habe hier auf der Liste noch stehen so Lieblingsvideospiele. Ich glaube, da können wir auf jeden Fall noch. Ich habe auf jeden Fall ein, was ich mir erzählen. Aufgeschrieben habe. Ein Spiel der Kindheit sozusagen habe ich mir aufgeschrieben. Gibt's zum Beispiel, also Kindheit bis Jugendalter sozusagen. Mhm. Aber eins, was so. Was sie verfolgt hat über Jahre. Genau, was sich maßgeblich wahrscheinlich oder so am nachhaltigsten beeinflusst hat. Willst du zuerst, oder sehe ich? Ich habe, glaube ich, mehr eine Liste mit näheren Sachen. Also ich habe... Also es gab auf jeden Fall Spiele und die hatten... Da war das auch so, dass ich die noch nicht ganz mit meinem jugendlichen, vor allem fehlenden Intellekt, noch nicht ganz nachvollziehen konnte. Und so so das Metaspiel oder die Spielmechanik analysieren konnte. Ja. Was aber auch schön ist, weil man, ne, wirklich sehr tief in so eine Spielwelt eintaucht. Absolut, das ist nicht so Immersion-Breaking, wenn du einfach zu blöd bist, das Spiel in der Gänze zu kapieren. Genau. Dann sind halt alle Sachen auch überraschend und neu. Und du, ja, und du durchschaust halt, ne, die immer wiederkehrenden Mechaniken nicht wirklich. Und das war für mich, also da gab es jetzt nicht viel Mechanik, aber für mich war das Link's Awakening Zelda auf dem Game Boy. Das war so faszinierend. Das war der Hammer. Ja. Ich habe das ohne Lösungsbuch und irgendwas gemacht und es war unheimlich kompliziert, habe ich zumindest so in Erinnerung. Ja, ja, ne? Nee, die waren schon, also da war genau. Schon, war knifflig, ne? Also man saß da wirklich mal manchmal an einem Rätsel, saß ich da mal einen Tag, ne? Und rannte dann durch die ganze Welt, bis man dann irgendwann gesehen hat, ach, lag ja direkt vor mir am Boden. So, Link's Awakening war, glaube ich, eins, das hat mich umgehauen. Und Secret of Evermore fürs Super Nintendo. Okay, das kenne ich nicht. Da warst du ein Junge mit seinem Hund und der reiste in eine Welt, die wurde von 4 Wissenschaftlern gebaut. Und das war einmal das Prähistorikum, Antike, dann so Renaissance und dann irgendwann die Zukunft. So, und du musstest dann von Episode oder Epoche zu Epoche reisen. Das war super. Also das war auch wirklich groß für damals. Und dann gab es noch eins und das hieß Terranigma. Und das war, glaube ich, so vom Feeling her mein Lieblingsspiel. Weil das war so unheimlich episch. Ich glaube, es ging darum, dass die Welt untergeht und du musst quasi nicht nur die Welt retten, sondern du musst die Welt neu erschaffen. Das heißt, zuerst musst du dann quasi so einen Pflanzenendgegner besiegen. Also das sah auch so aus wie Zelda in dem Ding. Das heißt, du rennst erst dahin und musst dann einen Dämon besiegen, der quasi die Pflanzen in Gefangenschaft genommen hat. Und danach ist die Welt, die du auch frei bereisen konntest, also ungefähr oder ansehen konntest. Pflanzen, genau, und dann Völker. Tiere, dann Menschen. Ja, und du konntest alles machen und ganz am Anfang war es dann wohl so, dass dein eigenes Dorf so halb eingefroren ist und da gab es auch noch so eine kleine Liebschaft, aber das war unheimlich emotional und unheimlich schön und das war das erste Mal und das war dann Mitte der 90er, das war das erste Mal, dass man tatsächlich Konsequenzen hatte durch die Handlung in einem Spiel und das hat mich so umgehauen. Ich glaube, das muss ich demnächst auch nochmal spielen. Das war ein cooles Spiel. Super. Ja, das war tatsächlich auch ein großes Ding, also ich glaube, als es überhaupt aufkam, bisschen dieses, es ist nicht nur ein lineares Ding und es gibt quasi den einen Path, wie du das ganze Spiel spielen kannst, sondern eben dieses meaningful decision making. Das hat mich so fasziniert an Videospielen, als das total losging. Das war bei mir nämlich damals, das war wirklich mein großes Ding, war, was ich, das erinnere mich noch, das habe ich mir in den Sommerferien von der 4. auf die 5. Klasse, also quasi, wo man von der Grundschule aufs Gymnasium damals gewechselt wird, habe ich mir das nämlich von meinem Zeugnisgeld bin ich bei uns in Tumark noch gegangen und da gab es damals noch immer so eine kleine Spielewand, so eine Spielecke. Die, so die gute Spielepyramide. Spielepyramide, genau. Spielepyramide gab es. Und das war nicht immer noch. Ja, ich weiß. Das war auf jeden Fall nicht auf der Spielepyramide, das war noch im richtigen, das war in so einer Hartplastik Geschichte eingeschweißt, richtig. Und so, was ich mir geholt habe, war Gothic 2. Ah, der Klassiker. Und ich war damals halt, ne, wie alt bist du, 19 oder sowas? Und dann so voll spooky, ich hole mir ein FSK 12 Spiel, ne, so. Und dann halt das voll an der Kassierin quasi vorbeigeschmuggelt. Und es ging alles klar. Und hab's gezockt und ich war auf einmal, ich habe vorher noch nie sowas gespielt. Weder jetzt grafisch, weder von diesem Open-World-Ding, noch irgendwie von der Intensität und auch von diesem, also du wirst ja total alleine gelassen sozusagen von dem Spiel. Das stimmt, in diese Welt reingeschmissen. Gerade auch, also ich meine, ist ja jetzt eigentlich egal, ob du den Vorgänger gespielt hast oder nicht. Den habe ich natürlich irgendwann auch mal gespielt. Aber du bist da drin und im Grunde genommen wachst du halt in diesem Turm auf mit diesem blöden Zauberer. Der sagte ja so, alles am Arsch, geh mal raus und rette mal, was da ist. Und dann gehst du in diesen Turm raus und dann steht da so ein Wolfswelpe und frisst dich halt auf und du bist halt tot. Also ich hab Gothic. Machst du das 5-mal und kapierst dann halt, dass du erstmal diesem Wolf da irgendwie ausweichst, weil du auch keine Chance gegen hast. Irgendwie so. Gothic war für mich auch wirklich groß, so in meiner Zeit, also oder auf meinem Weg zum richtigen Videospielespieler. Und ich hab tatsächlich mit Gothic 1 angefangen. Das ging dann auch noch mit meinem Computer damals. Ja. Und dann Gothic 2 hat halt kaum funktioniert. Also ich habe das dann in absolut ruckelnder Grafik gespielt. Ja. Und dann habe ich mir, da war ich dann bestimmt 14, 15 oder so. Und dann habe ich mir am vom Feriengeld, also ich bin dann als Dachdecker, habe ich ein bisschen gearbeitet. Und dann habe ich mir da eine Grafikkarte gekauft und dann funktionierte das auf einmal. Oh, war das gut. Und dann habe ich das Spiel halt nochmal komplett von vorne gespielt. Ich war schon fast durch bei Teil 2. Und das war ein schönes Gefühl, das dann endlich mal flüssig zu sehen und mit der ganzen Reichweite. Gothic war ein super Ding. Und ich muss sagen, nach Gothic 1 und 2 hat es bei mir auch relativ lange gedauert, bis mal wieder ein Spiel wirklich so eine Faszination auf mir ausüben konnte. Auf jeden Fall. Ich glaube, Stalker war das dann irgendwann, also bestimmt 10 Jahre später, da war ich dann 22, 23. Das war auch, da warst du hier in Pripyat und Ukraine nach dem Reaktor-Leck. unterwegs. Ach, das war das. Genau. Ja, richtig so Tschernobyl-mäßig. Genau, und die Geschichte war wirklich super. Das habe ich dann gespielt. Und jetzt das, zuletzt, mein letztes großes Spiel war Witcher 3, wo ich einfach nur 10 von 10 Punkten geben kann. Das hast du ja eh schon erzählt. Das führt mich quasi schon zu einer anderen Rubrik, die ich mir aufgeschrieben habe. Also so geile Spiele oder Spiele-Trends, die man eigentlich verpasst hat und man sich. Aber bevor du das sagst, möchte ich nämlich noch was sagen. Du hast nämlich eben gesagt, man wird nämlich so allein gelassen von dem Spiel. Ja. Und das ist etwas, was ich mir wieder wünsche, zum Beispiel in neuen Spielen wie Dark Souls 1 bis 3, wo ich auch ein riesen Fan von bin, einfach Spiele, die dir nicht immer alles erklären, sondern du musst selber in dieses Spiel eintauchen, um es zu verstehen. Absolut, ich will nicht ständig Tooltips links und rechts haben. Nee, gar nicht. Und immer wieder Sachen, die mir sagen, ach übrigens, wenn du A drückst, dann steigst, nee, will ich nicht wissen, ich möchte auch mal Mist machen und ich möchte auf auch mal einen Fehler fliegen. Machen. Ja, genau. Das ist ja das geile Ding bei Gothic. Du gehst ja erstmal rein mit der Naivität eines Casual-Gamers, sag ich mal, und bist dann so, ach, da ist so eine kleine Kneipe am Hafen und da kommt da so ein Typ so, bam, auf die Fresse, blöde Arschloch. Und dann nimmt er dir noch so, das Schwert du hast jetzt keine Waffe mehr, so, yeah, fuck you. Und ne, im Bestfall hast du halt vorher gespeichert und lädst neu und merkst dir, okay, ich gehe da jetzt nicht nah an dem Typen dann vorbei. Echte Gothic-Spieler legen sich die Schnellspeichertaste auf eine der Maustasten. Ja, so ungefähr. Und ich meine, das war auch, allein schon wegen der Dialoge war es einfach super, weil es war halt irgendwie, es war ja zum einen halt, war es halt total ruppig und roh, aber halt eben auch wieder, es hatte so einen gleichen Bud Spencer, Terence Hill-mäßigen Comedy-Faktor dadurch. Wirklich diese Gespräche so, ich glaube, du brauchst jetzt mal ein paar Ausmaß. Genau so. Gib mir all dein Erz. Genau so. Das ist einfach so. Und das war ein deutsches Spiel, ich ne? Ich stehe auf diese ganze Scheiße. Genau. Das war deutsche NWP Piranha Bytes, deutsches genau. Studio. Und ich habe sogar mal den auf der Gamescom, Fun Fact, habe ich mir den Kai Rosenkranz, den Soundtrack-Komponisten genau, der guter Gitarrist. Und macht wirklich tolle Soundtracks. Das hast du mal mit dem in einer Prog-Rock-Band mit Jürgen Drews zusammengespielt? Nee, hast du es dir mal angehört, Jürgen Drews, Prog-Rock? Muss ich immer noch machen. Mach ich morgen mal oder so. Gothic war wirklich, das war wirklich ein dickes Ding. Toll, ja. Das muss ich sagen. Dann gab es noch eins, Deus Ex, das war auch ganz ähnlich. Da wurde dir auch recht wenig erklärt, das war schwer und da hattest du immer 3-4 verschiedene Lösungswege für jedes Level. Und die Geschichte war auch ganz cool. Sollen wir mal weg von Videospielen und irgendwas anderes machen? Ja, gerne. Die Top 3 Flusen, die ich heute in meinem Bauchnabel gefunden habe. Drei schon? Natürlich, klar. Unter 10 läuft bei mir pro Tag nicht. Warte mal, wir haben hier den größten Mist, den du gemacht hast als Jugendlicher. Boah. Wenn du sowas gemacht hast. Das kann fies sein, weil bei mir stehen hier echt so ein paar Sachen. Ich hab schon manchmal echt Mist gemacht, muss ich sagen. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt hier erzählen soll. Ich würde sagen, wir machen das mal so. Wir machen es mal so. Wenn wir 1000 Twitter-Follower haben, versprochen, dann mache ich meine absolute Top 3 von dem größten Mist, den ich hier angestellt habe. Weil das ist so schlimm, dass ich wahrscheinlich deswegen den einen oder anderen Job nicht bekommen sollte, sollte man sich das anhören. Ja, finde ich gut. Kann ich so unterschreiben. Wobei, meins ist wahrscheinlich total harmlos. Ich müsste mir echt mal überlegen, aber ich fürchte, da ist nicht so unfassbar viel dabei. Es ist auch nicht so viel, also es sind wirklich 3-4 Sachen. Großmensch, ich bin immer lieb gewesen. Dann lass uns doch, wir machen jetzt ein kleines Päuschen. Aber mein Husten ist auch schon fast weg, ich gehe jetzt auch nochmal eine rauchen. Päuschen, sehr gut. Und dann machen wir danach mal so verrückte Erlebnisse in der Jugend oder auch aus der letzten Zeit, wo man sich denkt, das war jetzt so surreal, das kann eigentlich gar nicht passiert sein. Alles klar. Ja, dann bis gleich. Ja, dann machen wir auch gleich das nächste Album von mir. Und vielleicht möchte ich, dass wir uns das Jürgen Drews Prog-Rock Album anhören. Das fände ich sehr gut. Wir können so. Auch Incredibly Bad Royalty-Free Music hören. Das machen wir ein anderes Mal. Wir wünschen euch eine kleine schöne Pause. Die für euch ungefähr nach 3 Sekunden lang ist. Das ist auch immer komisch zu sagen. Wir hören uns gleich wieder. Und da sind wir wieder. Also, bis gleich bei Creamspeak. Creamspeak. Willkommen zurück zu Creamspeak. Creamspeak. Dem Midnight Special Nummer 2. Midnight Special. Und wir erzählen euch jetzt mal ein paar verrückte, surreale Ereignisse aus unserer Kindheit. Und eines meiner absoluten... Fang du mal an, vorausgesetzt, ich weiß noch nicht, ob mir gleich was einfällt. Mach du erstmal. Also meine Geschichte war eine von zwei Anzeigen, die ich in meinem Leben hier bekommen habe. Und ja, jetzt wird's interessant. Ja, ich glaube, ich war so 13, 14 und mit meinem guten Freund, und ich werde jetzt dieses Mal wirklich keinen Namen nennen, weil das einfach nicht geht. Ich war mit meinem sehr, sehr guten Freund unterwegs, es war der letzte Schultag, und wir haben gedacht, machen wir doch mal einen Telefonscherz. Und dann haben wir einen unserer Lieblingsnerds aus der Stufe angerufen und haben den mal aufs Band gesprochen. Ich weiß noch, es sind auch ein paar Sachen gefallen. Also es war auf jeden Fall auf sexueller Basis. Denn irgendwann kam dann tatsächlich eine Anzeige, Beleidigung auf sexueller Basis. Was, echt? Ja, genau. Moment, aber ganz kurz, ja, woher wusste der jetzt, dass ihr das wart? Ja, jetzt kommt es nämlich raus. Wir haben aufs Band gesprochen, es ist keiner rangegangen. Und ich habe mich da genannt wie ein Freund oder ein Bekannter, den ich hatte, der auch auf der gleichen Schule war. Und über haben die den gefunden, haben dem das Band gezeigt und gesagt, ja klar, da war der Maschu hier. Das hört man ja sofort. So, und dann musste ich mit meinem guten Freund zur Polizei, natürlich getrennt. Und ich weiß noch genau, wie es war. Meine Mutter saß die ganze Zeit irgendwie halb grinsend und dachte, was hast du wieder für einen Scheiß gemacht? Ja? Aber hat es jetzt auch nicht so weit ernst genommen, weil wir halt wussten, der Junge wurde halt so halb gemobbt, aber das war auch einer, der dann immer gesagt hat, so mein Freund, jetzt gehen wir zusammen zum Direktor. Still not asking for it. Deswegen, ich sag auch nicht, dass das toll war, und ich bin auch nicht stolz darauf. Ich sage nur, dass diese ganze Situation einfach irgendwann Ausmaße angenommen hat, die einfach sehr surreal waren, vor allem für einen 13-, 14-Jährigen. Naja, dann war ich da auf der Polizeiwache, und das war eher so ein großer Besprechungsraum. Und da meinte die, okay, ne, jetzt hast du aber wirklich im Bock geschossen. Jetzt hören wir uns das Ding aber auch mal an. Ich meine so, ja, ich weiß gar nicht wirklich, worum es geht. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt, glaube ich, wirklich nicht so richtig, worum es ging. Mir wurde dann erst bewusst, als ich das Ding gehört habe, was das war und wer mich da quasi verpfiffen hat, wer da gesnitcht hat. Okay. So, aber es ging erstmal so los. Dann hatte die da wirklich so ein altes Diktiergerät mit einer Kassette drin. Das heißt, das war ein Anrufbeantworter noch mit Kassette. Und da saßen im Raum, saßen bestimmt 15 andere Polizisten, und die Frau drückte dann auf Play. Sind so alle im Volontariat und alle so. Ja, und die konnten das auch hören. Und da hat er gesagt, okay, und jetzt hörst du dir das mal an. Und da drückt die auf Play, und auf einmal kommt da irgend so eine bayerische Jodelmusik. Und die ganzen Polizisten im Raum fangen auch schon alle an zu lachen, und ich sitze auch da. Okay. Und ich habe ja damals wie heute immer grundsätzlich so ein schelmisches Grinsen im Gesicht. Und die Frau selber hat wirklich mit sich gekämpft. Also ich muss sagen, wirklich größten Respekt an diese Frau. Ich habe noch nie gesehen, wie es jemand geschafft hat, so verkrampft und zeitgleich souverän sich an Lachen zu verkneifen. Also die Frau, die selber quasi abgespielt hat. Genau, also die Polizeihauptkommissarin, die mich da vernommen hat. Yeah. Und da meinte sie, ja, natürlich nicht das. Und dann hat sie die Seite gedreht, und dann hat sie mir die Nachricht nochmal vorgespielt, und dann war es so, ja, haben wir. Gut. Ich kann es mir lieber vorstellen. Der Junge hat halt immer so gesprochen. Mit 13 schon. Und so haben wir das dann nachgemacht und so was im Sinne von schenk mir deinen Samen und was weiß ich. Oh Gott. Und die ganzen Polizisten fingen dann schon wieder an zu kichern. Und ich meinte dann die ganze Zeit, ja, es ist aber auch relativ lustig, ne? Und dann sagte sie, nee, und das Problem ist auch, ihr habt nicht bei dem Jungen angerufen, sondern bei der Tante von dem. Ihr Idioten habt noch nicht mal die richtige Nummer aus dem Telefonbuch gefunden. Ja, wird immer besser und auch wirklich immer seltsamer. Ende vom Lied war dann, wobei das Lied ist noch gar nicht vorbei, wir sind gerade erst im ersten Chorus angekommen. Das wird nämlich noch viel schlimmer, anstatt einfach zu sagen, okay Jungs, ne, ihr wascht jetzt, was weiß ich, ihr mäht den jetzt im Sommer fünfmal den Rasen oder sowas, oder ne, seid einfach nett zu dem. Ja, wurde das Ding immer größer, und dann ging es bis zu einer Klassenkonferenz bei uns damals. Und also richtig dick und groß, bis dann irgendwann, und das war das Schönste überhaupt, und den Namen sage ich jetzt, mein Sportlehrer, der Herr Nöring, ja, der dafür bekannt war, immer nur in Shorts und Unterhemd herumzurennen, ja, Sportlehrer. Wie alle Sportlehrer halt. Ja, ne? Ganz großer Kerl, ja, stand nämlich irgendwann einfach mal auf und hat irgendwas gesagt wie, Jungs, jetzt ist aber auch mal gut, ne, die haben ihren scheiß Schrecken gehabt, die waren bei der Polizei, die haben eine Klassenkonferenz, die haben ihre Sache gelernt, das war es jetzt, ne. So, und wir haben dann auch nichts bekommen, keinen Verweis, auch keine Verwarnung. Das Ganze endete damit, dass wir dann irgendwann auch wirklich gesagt haben, ey, ne, das tut uns auch leid, dass das jetzt so Ausmaße angenommen hat. Es war ein Scherz, war halt blöd, sorry, so wie man das halt macht. Ja, ne? Und auch ehrlich, es tut mir auch jetzt noch leid, dass wir es gemacht haben. Das ist, Mobbing ist keine feine Nummer, ja. So, aber im besten Fall, ich meine, das Mobbing wird es immer geben. Und im besten Fall ist es einfach so, der Gemobbte, ja, wächst an der Situation und lässt es sich nicht mit sich machen. Wenn er auch einfach nur zu der nächsthöheren Instanz geht und sagt, hier, so läuft das nicht, ich werde hier gemobbt. Und die Mobber selber denken sich irgendwann, ey, das war richtig scheiße, was wir gemacht haben, denen ging es dadurch schlecht. Ja. So, ne? So, und dann wird man halt dann auch irgendwann erwachsen, wenn der Punkt kommt, dass A, jemand lernt, ich weiß mich zu verteidigen, ja, ohne Fäuste, ja, sondern einfach mit einem gesunden Selbstbewusstsein, und die andere Seite sagt, auch mit einem gesunden Selbstbewusstsein, ich habe das nicht nötig, mich über andere Leute zu erheben und die zu mobben, so. Ne? Ja, absolut, klar. So einfach, ne, so die großen Errungenschaften unserer Schulen. Letzten Endes ist es ja auch sozusagen absolut gerechtfertigt an der Stelle, ich sag mal, auch als Opfer vielleicht, oder ne, das, den Dienstweg sozusagen einzuschlagen, wenn es denn dann genau, so das gut war auch funktioniert, nicht das wie es bei euch funktioniert hat, und sagen, das nee, ist das. Ja, ist dann, warte, das schlimme Lied ist leider noch gar nicht vorbei. Denn ach so, okay. Die Gegenseite von denen war nämlich leider so, wir waren dann wirklich, der Staatsanwalt hat auch geschrieben und dann meinte er auch, okay, wir machen jetzt so einen Täter-Opfer-Ausgleich, und wir haben sofort gesagt, gerne, machen wir auf jeden Fall, wie gesagt, Rasenmähen, was weiß ich, oder ja. Ne, was, wir hätten immer auch den Schulranzen für ein halbes Jahr lang jeden Tag zur Schule gebracht, was weiß ich. Ja, aber die Familie hat dann gesagt, nee, wir wollen die jetzt bluten sehen. So, und das ist wohl wirklich irgendwie mal gefallen, dieser Satz, von der Tante oder von der Mutter von dem Jungen. Oh, okay. Und dann sagte der Staatsanwalt, ja, Pech gehabt. So, die Jungs haben ihren Stress, ihren Mist gelernt, dann haben sie sich jetzt gerade um einen Monat lang kostenlos Autowaschen gebracht, ne? Aber wir verfolgen das jetzt nicht weiter, und dann wird das Ganze auch fallen gelassen. Aber dann denkt man sich natürlich auch wieder, wo kommt das Verhalten von dem Jungen her? Weil die den Satz gebracht haben oder was? Nee, einfach weil die einfach nicht aufhören wollten. Die wollten unbedingt die Anzeige durchbringen. Die wollten da wirklich nur Verurteilung wegen Beleidigung auf sexueller Basis haben. Und dann haben dann immer gesagt, okay, jetzt ist aber mal. Genau, und jetzt ist auch irgendwann gut. Ne? Ihnen geht es einfach nur darum, dass hier im höchsten Maße bestraft wird, und den Jungs geht es einfach nur darum zu sagen, es tut uns wirklich leid und wir sind auch bereit, das zu zeigen. Ne? Aber eine Anzeige wegen sexueller Basis auf sexueller Basis muss jetzt kein 13-14-Jähriger haben. Das macht am Ende noch Jobschancen kaputt, und jeder ordentliche Richter oder Anwalt wird auch sagen, okay, damit, ne, so, ne, alles soweit verstanden. Aber das war wirklich ein so surreales Ding, weil das immer größer wurde, weil die Eltern wirklich quasi zur nächsten Instanz immer wollten. Ja. Und nicht irgendwann, ich kann auch verstehen, woher das irgendwann kommt. Der Junge wird wahrscheinlich öfter gemobbt, und jetzt hatten sie endlich mal jemanden am Schlawittchen und können sagen, so, und dich zerren wir jetzt da durch. Auf der anderen Seite muss ich mir dann noch denken, bei Eltern, die so sind, frage ich mich auch nicht wirklich, warum der Junge, ne, dementsprechend war, klar, um das mal so zu sagen. Naja, das war auf jeden Fall meine Geschichte. Sollte derjenige zuhören, ich halte es für sehr unwahrscheinlich, ich glaube, ich kann das leider nicht sagen, auf jeden Fall arbeitet er jetzt bei einer großen Partei. Einer politischen Partei. Genau. Hoffentlich bei okay. Nee, nicht bei der AfD, aber bei einer großen Partei. Bei der AKP. Genau. Er ist jetzt türkischer Außenkorrespondent. Plot Twist ist der Erdogan. Für sexuelle Beleidigungen. Der ist übrigens auch der Anwalt, der den Erdogan gegen Böhmermann verteidigt hat. Genau. Der wollte auch immer weiter. Dabei hat der Böhmermann angeboten, dem Erdogan ein halbes Jahr lang das Auto zu waschen, aber der wollte einfach noch weiter. Der wollte einfach durch die Instanzen gehen. Wollte ihn einfach bluten sehen. Kennt man. Also, das war meine Geschichte, und ich muss auch nochmal sagen, es tut mir sehr leid. Ich habe mich da sehr blöd verhalten, und ich bin da auch nicht stolz drauf. Ich durfte dann auch meinen guten Freund, wir haben dann auch wirklich 3 Monate Kontaktverbot bekommen, also ich glaube von meinen Eltern ging das aus, von seinen Eltern nicht, weil wir halt so für sich war das immer alles ganz nett, aber wenn wir zusammen waren, ist meistens immer ein Mist passiert. Und das war auch wirklich so, wir haben auch wirklich, wir haben auch gut zugelangt. waren aber immer so sympathische Draufgänger, Scoundrels und Han Solos, dass wir immer durchgekommen sind, aber halt nicht immer. Manchmal war es dann einfach zu viel, manchmal hätte man sich klüger anstellen sollen. Deswegen die Moral von der Geschichte, erstmal, wenn ihr unbedingt jemanden mobben wollt, ja, dann macht's auf eine faire Art und Weise, dass beide Seiten am Ende rauskommen. Haut nicht zu, mobbt, und am Ende denkt euch einfach, was hab ich da für einen Scheiß gemacht, und vielleicht ruft einfach mal an und sagt Entschuldigung. Also mobben auf Augenhöhe, ja. Richtig, genau. Genau, mobbt auf Augenhöhe. Oder am besten nach oben hin, aber nicht nach unten hin. Gut. So, und das habe ich daraus gelernt, weil das macht keinen Spaß. Das ist nichts fürs Selbstbewusstsein, und es ist auch nichts anderes. ist einfach keine coole Sache. Fertig aus. Ja, so. Stimmt. Und immer daran denken, ne? Die Gemobbten von heute, ne, sind die Amokschützen von morgen. So, und das ist jetzt nur zum Halb ein Spaß, denn schauen wir uns mal an, was da so passiert ist. Nach unserem letzten Monolog von wegen aus der Gesellschaft ausstoßen und nicht. Und damit meine ich jetzt nicht, oh scheiße, ich mach das nicht, der erschießt mich irgendwann. Aber ne, irgendwann ist halt einfach gut. Ich glaube, das ist generell, sollte nicht das Motiv sein, kann ich dem auf die Fresse hauen oder wenn ich dann, gibt's eine Strafe. Ich glaube, das Nein. ist nicht der beste Ansatz. Nein. So, ja. Ja, tatsächlich, ich habe fieberhaft überlegt, jetzt während du die ganze Zeit erzählt hast, aber ich glaube tatsächlich, also gerade jetzt was meine Schnittpunkte mit der Justiz oder so angeht, ich glaube, das Krasseste, was mir passiert ist, dass ein paar Mal irgendwie, keine Ahnung, bei uns die Personalien aufgenommen wurden oder so, weil wir irgendwie, ne, Haufen besoffener Jugendlicher an der Alster, die irgendwie in so einem Einmal-Grill am Grillen sind, obwohl die Auflage eigentlich ist, dass der Grill 30 Zentimeter über dem Boden schweben muss oder so. Und dann stehen da Hamburg halt, ne, weil die haben nichts Besseres zu tun, stehen auf einmal wie so drei Feuerwehrwagen oder so. Und denkst so, okay, nice. Aber mehr war, mehr, also, mehr war, glaube ich, Max Röbel, The Original Alster Gangster. The Original Alster Gangster. Ich erinnere mich noch, eine Geschichte, das war auch so eine totale Lappalie irgendwie. War so ein Ding, wo wir, da war ich mit einem Kumpel nachts rausgegangen im Sommer und man war immer eh schon ein bisschen leicht paranoid, wo du noch nicht 16 warst, aber nach 10 Uhr auf der Straße war, weil man wusste nicht so richtig, es gab so diese gerüchteweise das Ding, du darfst eigentlich nicht nach 10 auf der Straße sein, wenn du unter 16 bist, sonst kann ich die Polizei irgendwie einsacken und ich weiß es nicht, vielleicht stimmt das, vielleicht hat es nicht gestimmt, keine Ahnung, auf jeden Fall hat man Schiss vor Streifen und Hab ich auch auch letztens mal darüber nachgedacht, auf welcher Seite, ob man wirklich noch einer von den Guten ist, weil wenn ich die Polizei sehe, dann habe ich erstmal ein bisschen Angst und fühle mich nicht sicher. ich glaube, es ist ganz normal. Überhaupt nicht. Du bist einer der Ersten, die mir das sagen. Wenn ich das immer sage, dann so, nö, ich nicht. Ich fühle mich dann immer sicher. Und ich immer, scheiße, kacke, jetzt habe ich mich schon wieder als Idiot geoutet, der Angst vor der Polizei hat. Also ich denke auch gerade, wenn ich im Auto sitze und fahre und die Polizei, dann denke ich mir so, okay, machst du gerade alles richtig, scheiße. Ja, das hast die Hose zu. Und vielleicht liegt das auch daran, dass wir Musiker sind. Uns ist dieses Bad Boy-Tum, es ist einfach so eingeimpft. Wir haben den Eindruck, wir sind als Outlaws gebrandet von der Gesellschaft. Nein, was ich sagen wollte, auf jeden Fall, ich war mit einem Kumpel draußen und wir sind halt irgendwie durch die Gegend gestromert und so wirklich 10 Meter vor meinem Haus oder 15, 20 Meter war so ein, kennst du diese gebogenen Poller, ne? Also nicht die einzelnen Pfähle, sondern diese Bügelpoller halt, die so am Straßenrand sind. Und da war halt ein so ein Ding, der, weiß nicht, da hat irgendwer scheinbar reingekloppt oder ist mit dem Auto reingefahren, wie auch, auf jeden Fall war der geknickt und halt in der Mitte so eingedellt nach unten. Und wir haben so sperrmüllmäßig irgendwo da in der Nähe haben wir so einen zusammengerollten Teppich entdeckt. Und ne, das ist dann halt so, ja, keine Ahnung, pubertäre Jungs, die nicht wissen mit ihrer Kraft wohin, die irgendwie dann durch die Gegend ziehen und sowieso nichts zu tun haben. Nehmen halt irgendwie diesen Teppich und fangen halt irgendwie ein bisschen an, auf die Umgebung so einzukloppen damit, weil es halt ein Teppich ist, da passiert ja nichts, ne? Und dann haben wir... War da einer drin im Teppich? Nicht, dass das irgendein Mafia-Mord war? Nee, das war kein Mafia-Teppich. Wir haben nicht die Leiche geschändet und versehentlich. Also klassische Jugend... Boys will be Boys, klassische Jugendsänger haben halt eine Leiche gefunden und die geschändet. Classic Move. Ja, klassisch. Nee, und dann in Hamburg ist das, du. Dann haben wir halt unter anderem... Da wächst man, da lernst du mit 5, wie du Betonschuhe anlegst. Nein, da haben wir halt mit diesem Teppich haben wir halt irgendwie auf diesen Poller da eingekloppt und in dem Moment kam so eine Polizeistreife in Schrittgeschwindigkeit vorbeigefahren, so ein Fenster schon halb runtergerollt irgendwie, wo dann diese Polente meinte so, Jungs, so, alles klar bei euch? Und wir haben halt erst in dem Moment gemerkt, dass wir auf diesen Poller eingeschlagen haben, der so voll die Delle drin hat, ne? Und wir dachten so, oh Scheiße, so. Aber haben dann halt erklärt so, nee, das war schon vorher so und so und haben halt diesen Teppich da so langsam so weggelegt, ne? Wir haben einfach nur Lust gehabt mit diesem Teppich. Wie erklärst du dich auch dann? Wir haben den Teppich gesehen und dann beschlossen, damit Sachen zu hauen, so. Das ist einfach in diesem so, Moment so. War es eine großartige Idee, aber jetzt, muss sie uns da auch hinweisen. Letzten Endes war es ja auch egal, es hat ja auch keinen Unterschied gemacht, so, ne? Die sind da auch weitergefahren und so, ja, okay, alles klar. Aber trotzdem, in dem Moment, wo du dann in Erklärungsnot bist, merkst du auf einmal, wie dumm sich das anhört, wenn du quasi die Wahrheit sagst. Und dann sagst du, ja, wir haben den Teppich gesehen, dachten, geil, lass mal mit auf Sachen damit einschlagen. Nice. Ja, so, aber ich glaube echt tatsächlich mehr, also ich muss, vielleicht muss ich mir nochmal, das ist eine gute Hausaufgabe für mich. Ich mache mir mal Gedanken, ob ich mal skurriles, wirklich skurriles, spooky-mäßiges Jugenderlebnis habe oder so. Dann erzähle ich das nächste Mal, wenn du von meiner anderen Anzeige, die andere Anzeige, das erzähle ich, schreibe ich mir jetzt auf. 1000 Follower auf Twitter, ja, erzähle ich den bigsten, größten Shit, den ich hier gemacht habe, ja. Okay. Und bei 500 erzähle ich von meiner anderen Anzeige. Das sind die Social-Bait-Strategien, ja, die wir hier fahren. Richtig gut. Bei 500 Followern erzähle ich von meiner zweiten Anzeige, die ich hier bekommen habe. Nämlich Steuerhinterziehung. Und dann saß ich 3 Jahre lang mit dem alten, dicken Bayern in der Zelle. Aber der durfte die ganze Zeit raus und ich muss drin sitzen bleiben. Ja. Ach ja, good old times. So, also ich würde sagen, entweder machen wir jetzt noch ein bisschen weiter oder wir machen jetzt Schluss. Wir beenden jetzt hier. Ich glaube, wir sind durch. Ich glaube, wir beenden. Ich habe 92 Minuten auf dem Timer stehen. Das ist mehr als genug. Ja. Wenn wir da zusammenschneiden, da kommt was Schönes raus. Da musst du bei 1,32 musst du einmal kurz rausschneiden, dieses kurze Gespräch, worüber wir reden. Sollen wir jetzt aufhören oder nicht? Das kommt doof. So. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt eine Ausmoderation. Willst du aufhören? Ja, ich kann gerne aufhören. Das war okay. Eine schöne kleine Late-Night-Cream wieder. Achso, das haben wir noch nicht angemerkt. Das ist wieder Late-Night-Cream, ist wie immer, wenn wir es terminlich nicht hinkriegen, am Sonntag quasi live zum Standardaufnahme. Stimmt, genau. Ich bin am Wochenende dann auf einer Hochzeit in Bayern. Late-Night-Cream, Maschu ist auf der Hochzeit von der Polizeibeamtin, die ihn damals verknackt hat, die jetzt wir heiraten. Die Haube kommt endlich. Wir heiraten. Und ich hoffe, du spendierst ein paar Partybrüste und vielleicht auch den einen oder anderen Partyhoden, wer weiß. Also ich gehe auf jeden Fall morgen früh um 7 Uhr gehe ich noch rüber zum Mac Aesthetics und lass mir Partyhoden und Partybrüste machen. aber ich sag denen gleich, die müssen mehr reinspritzen als für 48 Stunden. Das muss für 3 Tage reichen. So in der Hoffnung, ja, dass ich am Anfang halt so mit Doppel-D und wenn ich auf der Party bin, bin ich dann bei C und wenn ich zu Hause bin, bin ich wieder bei so einem gesunden Knabenbusen mit Körbchengröße A und den ich immer habe. So. Alles klar, das sind doch mal schicke Aussichten. Also dann, wir veröffentlichen die Folge dann wieder am Montag ganz. Wie misst man eigentlich Hodengrößen? Gibt es da auch sowas wie Körbchengröße? Ich glaube, dafür benutzt du so Eierbecher. Also ich glaube, das Eierbecher ist dann Handinnenfläche, Eierfläche und so ein Nudelsieb dann irgendwann zur Größe, zum Vergleich. Irgendeine Konstruktion wird das wahrscheinlich sein. Gibt bestimmt Normgrößen für Hoden. Also, vor allem Partyhoden. Twittert uns unter dem Hashtag Partyhoden. Partyhoden. Ja, ist Hashtag, auch egal, worum es geht. Ihr könnt auch, immer. Also etabliert Erdogan, das einfach. Erdogan, Terror, ja. Partyhoden statt Terror. Partyhoden statt Diktatur. Einfach mal Partyhoden statt Diktatur. Genau. Das ist immer ein schöner Ausklang. Und, in dem Sinne, 500 Follower, gib uns die zweite Anzeige. Genau. Tell your kids, tell your wife. Genau. Ja. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle, sweet creams, sweet dreams. Bis nächste Woche. Ich hoffe, wir können uns wir können diese heitere Stimmung, die wir jetzt dieses Mal hatten, bis zur nächsten Woche rüber retten und ganz bestimmt. Die Welt geht in der Zwischenzeit nicht mehr so krass unter, gefühlt. Genau, bleibt einfach mal ruhig. Ja, nicht immer in die Zeitung gucken. Angie hat's vorgemacht gerade. Genau, einfach mal nichts sagen für wochenlang und dann einmal ganz kurz etwas sagen, was nicht ganz so viel Sinn macht und dann sieht die Welt schon wieder genauso aus wie vorher. Und wir wünschen euch eine ganz geruhsame und entspannte Woche. Immer dann, wenn ihr meint, ich kann nicht mehr, einfach mal schnell in den Creamfeed reinhören. Kommt hört euch eine alte irgendwo Folge an. Ein Partyhoden her. Genau, also bleibt gut, cremig. Kinder. Don't let your creams be dreams. Bis zum nächsten Mal.